Das ist diese wichtige Erfahrung, die Kinder Gottes immer wieder machen müssen, dass Gottes Wort gilt, dass es keiner Veränderung bedarf und dass sich Gottes Wort auch erfüllt, auch wenn wir es nicht verstehen. Und wir lasen ja in der Apostelgeschichte 10 von dieser wunderbaren Begegnung, die der Apostel Petrus im Hause des Cornelius hatte. Er wollte ja zunächst gar nicht erst hingehen in das Haus eines Heiden, aber Gottes Wort gab ihm eine andere Anweisung. Und wenn Gott Anweisung gibt, dann haben wir zu folgen, ob wir das verstehen oder nicht. Und die Gefahr, Gottes Anweisungen umzudeuten für uns selbst, ist immer sehr groß. Und das lesen wir auch heute in dem Kapitel 11. Ich lese die Verse 1 bis 18 unter dem Thema festigende Glaubenserfahrung. Es kam aber vor die Apostel und Brüder, die in dem jüdischen Lande waren, dass auch die Heiden hätten Gottes Wort angenommen. Und da Petrus hinaufkam nach Jerusalem, zankten mit ihm, die aus den Juden waren, und sprachen: Du bist eingegangen zu den Männern, die unbeschnitten sind, und hast mit ihnen gegessen. Petrus aber hob an und erzählte es ihnen nacheinander her und sprach: Ich war in der Stadt Joppe im Gebet und war entzückt und sah ein Gesicht, nämlich ein Gefäß herniederfahren, wie ein großes leinenes Tuch mit vier Zipfeln, und niedergelassen vom Himmel, das kam bis zu mir. Darein sah ich und ward gewahr und sah vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und Gewürme und Vögel des Himmels. Ich hörte aber eine Stimme, die sprach zu mir: Stehe auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach: O nein, Herr, denn es ist nie etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gegangen. Aber die Stimme antwortete mir zum andermal vom Himmel: Was Gott gereinigt hat, das mache du nicht gemein. Das geschah aber dreimal, und alles ward wieder hinauf gen Himmel gezogen. Und siehe, von Stund an standen drei Männer vor dem Hause, darin ich war, gesandt von Caesarea zu mir. Der Geist aber sprach zu mir, ich sollte mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir diese sechs Brüder, und wir gingen in des Mannes Haus. Und er verkündigte uns, wie er gesehen hätte, ein Engel in seinem Hause stehen, der zu ihm gesprochen hätte: Sende Männer gen Joppe und lass fordern den Simon mit dem Zunamen Petrus. Der wird dir Worte sagen, dadurch du selig werdest und dein ganzes Haus. Indem aber ich anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie gleich wie auf uns am ersten Anfang. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. So nun Gott ihnen gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die da glauben an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich konnte Gott wehren? Da sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen: So hat Gott auch den Heiden Buße gegeben zum Leben. Der Glaube an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist nicht ein Glaube des Fürwahrhaltens gewesen. Denn alle, die da gläubig waren, auch zu Pfingsten, waren Juden. Sie glaubten an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber es durfte nicht nur ein Fürwahrhalten sein, dass er einen Erlöser senden würde, und nach Pfingsten wusste man ja, gesandt hat, der von Sünde und Tod erretten würde, sondern es musste ein Glaube sein, der Erfahrungen macht. Ein Glaube, der keine Erfahrung macht, ist ein toter Glaube. Man muss erfahren, dass die Sünden vergeben sind. Was nützt es, wenn ich daran glaube, dass irgendwie Sündenvergebung in der Luft liegt, aber ich kenne sie nicht? Und diese Erfahrung musste auch im Herzen der Bekehrten Raum gewinnen. Aber nicht nur diese, sondern auch andere Erfahrungen mit den Wegen des lebendigen Gottes, die er souverän geht. Er fragt uns nicht danach, ob er diese Wege gehen darf. Er geht sie. Aber er gibt uns auch die Möglichkeit, mit in diese Erfahrung dieser Wege zu kommen. So konnte ja auch der Apostel Johannes von der Erfahrung des Glaubens sprechen. Er hat nicht nur gesagt, wir glauben da an einen Gott, der gesagt hat, sondern im ersten Brief schreibt Johannes Folgendes ganz in wunderbarer Weise und bezeugt, wir verkündigen euch ja den, von dem wir etwas gehört haben, gesehen haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Davon reden wir. Wir wissen also ganz genau, wovon wir reden, wollte er sagen. Ja? Wir haben nicht nur davon gehört, sondern wir wissen es aus der Erfahrung, dass dieser Messias, der Erlöser, lebt. Das ist wichtig zu wissen, so wollte er sagen, um es auch verkündigen zu können und selber auf diesen Umstand, Zustand eingehen zu können. Wenn ich nicht weiß, dass Jesus mich erlöst hat, kann ich auch nicht darauf eingehen. Das war sehr wichtig, auch hier in der Apostelgeschichte, Dinge zu lernen oder lernen zu wollen, die man noch nicht kennt, die aber wahr sind. Jesus Christus sagte ja auch in Johannes 7, Vers 17, wer wissen will, ob die Lehre von Gott ist, der soll sie einfach mal tun. Dann wird er merken, dann wird er nicht nur glauben an diese Lehre, sondern wird die Erfahrung machen mit dieser Lehre, dass sie von Gott ist und dass sie wahr ist. Dazu sind auch wir immer wieder aufgefordert, die Erfahrung mit Gott zu machen. Wir leben ja in einer Zeit, wo sehr viel über Gottes Wort spekuliert wird. Ach, wie viele Gedanken macht man sich, was Gott gesagt haben könnte, aber man geht nicht drauf ein. Man geht nicht einfach drauf ein und sagt, wenn es Gott gesagt hat, ist es richtig. Ich tue es einfach. Sondern man redet hin und her, wie könnte man das verstehen, wie will ich das verstehen und so weiter. Und das war schon in der Urgemeinde so. Der Kopf war immer mit dabei und wollte Gott verstehen beziehungsweise ihn ausdenken und auskundschaften können, damit man drauf eingeht. Petrus kam also zu den anderen Aposteln nach Jerusalem und zu den Glaubensbrüdern. Sie glaubten ja alle an Jesus. Aber dort kam er ins Kreuzfeuer gedanklicher Argumente, was die Einzelnen alles so dachten, wie es zugehen musste. Und deswegen wurde er ausgeschimpft. Du hast was getan, was wir nicht so unterstreichen können. Wir denken anders. Da wurde er ausgeschimpft, weil er zu Cornelius ins Haus gegangen ist. Weil er zu einem Heiden gegangen ist. Aber sie sollten lernen und auch wir sollten lernen, dass die praktische Erfahrung mit dem lebendigen Gott immer höher steht als unser Denken. Petrus hat erfahren, dass wenn er auf Gottes Wort eingeht, hat er was Wunderbares erlebt im Haus des Cornelius. Wäre er nicht darauf eingegangen, hätte er es nicht erfahren. Seine Gedanken waren zuvor auch ganz andere. Aber er musste die Erfahrung machen. Die Erfahrung mit Gottes Wort ist stärker und größer als unsere Gedanken. Und ich will das so nochmal betonen, Gott selbst forderte immer wieder auf, auch im Alten Testament, forderte er auf, Erfahrung mit ihm zu machen. Er hat nicht gesagt, nun glaubt das mal einfach nur so, sondern macht die praktische Erfahrung, wenn ihr mich wirklich liebt. Dann wollt ihr auch die Erfahrung machen. Zum Beispiel ging es hier in Maleachi 3 darum, dass der Herr dem Volke Israel vorgeworfen hat, dass sie sich selbst suchen. Sie bestimmten ihren eigenen Gottesdienst und brachten zum Opfer, was sie wollten, auch in welcher Art. Sie waren auch gar nicht mehr so darauf eingestellt, dass Gott sie liebte. Ja, womit liebt er uns denn, haben sie gesagt, ja. Und dann kommt zum Schluss diese Aufforderung. Wenn ihr wirklich wissen wollt, wer ich für euch bin, dann macht die Erfahrung mit mir. Bringt die Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich. Prüft mich darin, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde. Also Gott sagt, macht die Erfahrung mit mir. Geht auf mein Wort ein und dann macht die Erfahrung, ob ich euch nicht segne. Ob ich euch nicht Segen herabschütten werde, die Fülle. Die Fülle. Oder auch durch den Propheten Jesaja wurde Folgendes gesagt, im Kapitel 58, das sind ja nur Auszüge aus dem Gesagten, da heißt es ab Vers 7, weil der Herr sagte, du sollst nach meinem Wort leben, brich dem Hungrigen dein Brot. Und die, die im Elend sind, führe ins Haus. So du einen nackt siehst, kleide ihn, entzieh dich nicht von deinem Fleisch. Dann, mach die Erfahrung, wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Das ist Erfahrung. Und deine Besserung wird schnell wachsen. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Erfahrungswerte. Dann wirst du rufen. So wird der Herr dir antworten. Und wenn du wirst schreien, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Erfahrungswert. So du niemand bei dir beschweren wirst, noch mit Fingern zeigen, noch übel reden. Und wirst den Hungrigen lassen finden, dein Herz und die elende Seele sättigen, so wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und deine Seele sättigen in der Dürre und deine Gebeine stärken. Und du wirst sein wie ein gewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, welcher es nimmer an Wasser fehlt und soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist. Der Herr ruft auf zur Erfahrung. Mach die Erfahrung. Petrus hatte sie gemacht gegen seinen Kopf. Sein Kopf sagte ihm was anderes. Er hatte studiert. Er hatte die Speisegebote studiert und sagte, das geht nicht. Herr, was du da sagst, es geht nicht. Aber er ging weiter. Er ließ den Kopf nicht das letzte Sagen haben, sondern machte die Erfahrung mit der Anweisung des Herrn. Und sie war gut. Nach gedanklicher Ansicht der jüdischen Gläubigen zu Jerusalem hatte sich Petrus im Sinne des Gesetzes verunreinigt. Du hast dich verunreinigt, denn du bist zu Heiden ins Haus gegangen und hast mit ihnen gegessen. Du hast etwas getan, was dem Gesetz zuwider war. Petrus kam dort richtig in die Enge. Von allen Seiten beschoss man ihn, so dass er sich darauf berufen musste, Gott hat mir aber was gesagt. Und ich habe einfach mal getan, was Gott mir sagt. Ich habe mal nicht auf mich und auf andere gehört, sondern einfach das, was Gott sagt. Und dann habe ich Wunderbares erlebt. Und am Ende dieses Kapitels haben wir ja gelesen, ließen sie sich mit hineinnehmen plötzlich in diese Freude. Die göttliche Erfahrung im Hause des Cornelius war im Endeffekt ja kein Widerspruch zwischen Gesetz und Gnade, sondern war ein Weitergehen Gottes mit allen Menschen. wenn wir das allein schon mal betrachten, erkennen wir daraus, dass große Konflikte zwischen gedanklichem Verstehen und praktischem Handeln im Glauben entstehen können. Und leider allzu oft auch in unserem Leben entstehen, weil wir uns weigern, Dinge zu tun, die wir nicht verstehen und die doch von Gott angesagt sind. Sie zankten mit Petrus, weil er mit den Heiden gegessen hat. Sie zankten mit ihm. Man stelle sich mal das vor, unter den Gläubigen. Sie glaubten alle an Jesus. Aber sie zankten mit dem Apostel, weil er etwas tat, was sie nicht verstanden. Und hier sollte aber auch eins deutlich werden in dieser Apostelgeschichte und in dieser Gemeinde, dass wichtig ist, dass alle auf Jesus hören. Auch wenn der eine oder der andere etwas tun soll, was der eine oder andere nicht versteht. Jesus ist das Zentrum. Jesus ist die Mitte. Auch wir verschließen allzu leicht unsere Herzen und Türen vor Menschen anderen Standes, anderer Kultur, anderer Denkweise, anderer Redensweise, wenn sie nicht willig sind, unsere Art und unsere Weise anzunehmen. Ja, wir haben die richtige Weise, denken wir immer. Und deswegen grenzen wir selbst in dem Falle den Apostel aus. Wir sollen fähig sein zur Veränderung aufgrund des Wortes Gottes und der Erfahrung damit. Und diese Erfahrungswerte hören ja nie auf. Es geht immer weiter. Solange wir auf Erden sind, lernen wir dazu. Dinge, die wir vorher noch gar nicht gekannt haben. Petrus war eben entschieden, so wie auch der Apostel Johannes, zu sagen, ich habe was gehört, ich habe was gesehen, ich habe ihn, den Herrn, angefasst, ich kenne ihn. Was ich mit Jesus erlebt habe, kann mir keiner mehr nehmen. Und diese Erfahrung gab er als Begründung für sein nach dem Gesetz unverständlichen Handeln weiter, dass alle Menschen von Gott gleichermaßen geliebt sind. Hier, so schrieb es auch der Apostel Paulus in Römer 10, Vers 12, ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist allzumal ein Herr, reich über alle, die ihn anrufen. Das musste man erst mal lernen. Und das müssen auch wir immer wieder lernen, dass alle Menschen, woher sie kommen, wer sie auch sind, so sie dem lebendigen Gott nahen wollen, diesem Gott angenehm sind. Es war das andere Verständnis. Wir kannten und wir können auch nachvollziehen, was die jüdischen Brüder so gedacht haben. Aber sie kannten genauso wie alle anderen die Worte, die Jesus gesagt hat in der Apostelgeschichte 1 zum Beispiel. Das Evangelium soll bis ans Ende der Welt gehen. Oder in Markus 16, Vers 15 predigt das Evangelium aller Kreatur. Sie waren ja gläubig. Sie haben die Worte gekannt. Aber was war die Not? Sie haben die Worte anders interpretiert. So wie sie es mit ihrem Kopf verstehen konnten. Hier wird also deutlich, dass durch eine eingeengte Herzenshaltung Gottes Wort verändert weitergegeben worden ist. So konnten sie bei dem Wort aus der Apostelgeschichte 1 Vers 8, dass die frohe Botschaft in Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt getragen werden sollte, dachten sie, das wird nur den Juden gesagt. Dass sie erfahren, dass der Messias gekommen ist und die Zeit des Leidens unter den Heiden aufgehört hat. Ähnlich wie bei der babylonischen Gefangenschaft. So kann man das Wort plötzlich verstehen. Ach, jetzt dürfen wir ihnen sagen, dass sie zurückkehren sollen in das Land der Väter. Deswegen sollen wir bis ans Ende der Erde das Evangelium sagen. Der Messias ist jetzt da, kommt also alle nach Hause. Denn das Reich Gottes soll aufgerichtet werden. Das war auch ein jüdisches Verständnis. Denn sie hörten ja auch diese Botschaft zuvor schon von Johannes dem Täufer. In Matthäus 3, Vers 2, wo er sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Ach, jetzt sollen wir das also sagen, bis ans Ende der Welt. Und man ging auch überall, und das werden wir auch dann weiterlesen, in die Synagogen, um zu sagen, jetzt ist der Messias da, das Reich Gottes wird aufgerichtet. Und nach der Versuchung, die Jesus Christus über sich ergehen lassen musste, fing er auch an mit derselben Predigt. Tuet Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ja, in Matthäus 4, Vers 17. Und als er auch seine Jünger aussandte in Matthäus 10, sagte er Gleiches. Wie soll man dann verstehen, dass das jetzt alle angeht? Er setzte sogar noch eine Grenze für die Ausbreitung des Evangeliums. Matthäus 10, Vers 5. Die 12 sandte Jesus und gebot ihnen und sagte, geht nicht auf der Heidenstraße, zieht nicht in der Samariterstätte, geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel, geht und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ja, das haftet dann so im Kopfe. Ach, da sollen wir gar nicht hingehen. Das Evangelium bis ans Ende der Welt, in alle Synagogen der Welt, um die Juden einzuladen, das Volk Israel nach Hause zu kommen. Und jetzt geht der Petrus plötzlich zu den Heiden. Das ist unverständlich. Und so bleibt uns manches auch unverständlich, wenn wir nicht einfach auf das Wort Gottes hin handeln. Petrus tat es und machte eine wichtige Erfahrung. Und wenn wir sagen, dass in Markus 16, Vers 15 der Herr Jesus seine Jünger beauftragte, nicht nur bis ans Ende der Welt, sondern aller Kreatur das Evangelium zu verkünden, also auch den Heiden ist ja damit gemeint, dürfte es keine Bedenken geben über das Handeln des Petrus im Hause des Cornelius. Doch auch an so einem Wort, und das sind ja nur Beispiele, wie wir vielleicht auch andere Bibelworte verkürzen, verdrehen, anders einordnen, auch bei diesem Wort kann ein gesetzliches Denken möglich sein, indem man sagt, jawohl, die Heiden sollen selig werden und auch einst in den Himmel kommen, aber auf Erden müssen noch die abgrenzenden Unterschiede bewahrt werden. Petrus, du darfst mit ihnen nicht essen. Wenn die schon selig werden, ja, das, aber essen nicht. Das müssen wir jetzt nach dem Gesetz weitermachen. Das kann man auch so denken. Wir merken, was unsere Gedanken ausrichten können, wenn sie nicht durch den Heiligen Geist gelenkt werden. Wir können da auch zusammenfassend sagen, wer im Himmel mit allen Erlösten zusammenleben will, soll es bereits auf Erden tun. Wer im Himmel mit allen Erlösten zusammenleben will, soll es bereits auf Erden tun. Trotz aller kleinen Unterschiede, die vielleicht auftreten, weil der eine so einen Auftrag hat, der andere einen anderen Auftrag hat. Aber Jesus ist das Zentrum. Es gilt immer, was Petrus im Glauben auch angenommen hatte, nämlich er beugte sich unter dem Wort aus Jesaja 55, wo Gott sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Petrus, tu einfach, was ich dir sage. Denn, so sagt Jesus in Johannes 10, was tun seine Schafe dem guten Hirten gegenüber? Meine Schafe, die hören meine Stimme, und jetzt kommt der Zusatz, und sie folgen mir. Hier heißt es nicht, die verstehen, was ich sage, sondern die hören das und gehen darauf ein und folgen dem Herrn. Also in der Nachfolge Jesu ist immer die Gemeinschaft mit dem Herrn selber durch die Hingabe und Heiligung und das im Gebet wichtig. So wie das Hören auf seine Stimme mit der Willigkeit, ihm zu folgen und zu tun, was er sagt. Das Leben, auch das Glaubensleben der damaligen Gemeinde und der heutigen Gemeinde wird viel einfacher und leichter, wenn man einfach nur tut, was geschrieben steht. Wir brauchen gar keine Philosophen sein, müssen nicht studiert haben, um das alles zu verstehen, sondern wir tun es einfach. Ist so einfach. Denn die Bibel sagt auch, das Evangelium ist so einfach, dass selbst die Toren nicht irren werden. Also, man muss gar nicht besonders klug sein, sondern Gott glauben, dankbar sein, auf sein Wort eingehen. Und dann macht man diese Erfahrung. Alle Bußfertigen kommen in diese Gemeinschaft des Glaubens und zugleich auch in die Erfahrung des Glaubens. Jesu Gebet, was er betete in Johannes 17, und wir kennen diese Worte, Vers 21, werden ja manchmal sogar auf Tagungen eingebracht, auf dass sie alle eins seien. Ja, da wissen wir auch, da macht man sich viele Gedanken, was das alles zu bedeuten hat, nicht? Wie kann man eine Einheit so zusammenkriegen? Dieses Einssein hat nichts mit Organisation zu tun, sondern mit dem Organismus des Leibes Jesu, auf das sie alle eins seien. Das zeigt sich darin, dass der Herr selbst auch mit den bußfertigen Sündern Tischgemeinschaft pflegte. Das hat ja auch die damaligen Leute schon aufgeregt, ne? Dass er mit Zöllnern und Sündern aß, auf das sie alle eins seien. Es waren aber Leute, die suchten den lebendigen Gott. Und deswegen aß er sogar mit ihnen. Und die Pharisäer sagten, ja, du isst ja mit den Sündern und den Zöllnern, wie kommt denn das? Ja, das sind suchende Leute, auf dass sie alle eins werden in diesem Leib, den ich ans Licht bringen werde. In Matthäus 9, Vers 11 bis 12, da sagten sie dann, die Pharisäer, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus hörte das und sagt, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Er hörte das. Jesus zeigte, dass nicht nur der Gedanke der Erlösung für den Nächsten, sondern auch die Gemeinschaft mit jedem möglich ist, der Buße über seine Sünde tun will und tut. Weiter noch im Kapitel 9, die Verse 9 bis 10, da heißt es zum Beispiel, Jesus ging von dannen, da sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sagte zu ihm, folge mir nach. Und dieser stand auf und folgte ihm. Das war ein Zöllner, ein großer Sünder in den Augen der anderen, der die Menschen bestahl. Und es begab sich, da er zu Tische saß im Hause, siehe, da kamen auch noch andere Zöllner und andere Sünder. Und sie saßen zu Tische mit Jesus und seinen Jüngern und aßen, auf dass sie eins werden. Bußfertige Menschen werden in diese Einheit gezogen. Denn diese Zöllner und Sünder, die die anderen verachteten, weil sie noch nicht so waren wie sie selber, sie hatten ein bußfertiges Herz. Wir lesen in Lukas 3, Vers 12, zur Taufe des Johannes kamen viele Zöllner, die ließen sich taufen. Sie durften herzutreten. Oder als Jesus über Johannes sprach, den Täufer, wer er gewesen ist und was er tat, lesen wir in Lukas 7, ist ein wunderbares Wort, und zwar Vers 23 schon, lese ich mal, wo Jesus sagt, selig ist der, der sich nicht an mir ärgert. Wenn ich etwas sage, dass man nicht sagt, das will ich nicht oder das stimmt nicht, der sich nicht an mir ärgert, sondern alles tut. Und da die Boten von Johannes, dem Täufer, der ja im Gefängnis war, hingingen, nachdem sie gehört haben, was sie berichten sollten, berichtet nur eure Erfahrung. Was habt ihr gesehen? Vers 22, die Blinden sehen, Lahmen gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, die Toten stehen auf, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Geht also hin, sagt es dem Johannes. Eure Erfahrungswerte. Und dann wisst ihr Bescheid. Dann wisst ihr Bescheid. Und als sie dann hinging, fing Jesus an, darüber zu reden, über Johannes. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wollt ihr ein Rohr sehen, das vom Winde bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen sehen in weichen Kleidern? Seht, die in herrlichen Kleidern sind und in Lüsten leben, die sind an dem königlichen Hofe. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, der da mehr ist als ein Prophet. Es ist von dem geschrieben, siehe, ich sende meinen Engel vor deinem Angesicht her, der da bereiten soll deinen Weg vor dir. Denn ich sage euch, dass unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer Prophet als Johannes der Täufer, der aber der Kleinere im Reich Gottes ist, der ist größer als er. Und alles Volk, das ist dieser wichtige Satz, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Auch die Zöllner gaben Gott Recht, auf dass sie alle eins sind. Ja, wir verstehen diesen Konflikt. Petrus, du bist in das Haus eines Heiden gegangen. Der Cornelius gab Gott Recht und ließ sich auch taufen. Er wollte auch die Erlösung haben. Tischgemeinschaft allerdings soll dort nach wie vor nicht möglich sein, wo es zu schlechten Auswirkungen kommt, wo Unbußfertigkeit vorliegt. Ich nenne da mal zwei Stellen. Einmal in Matthäus 18. Da geht es darum, dass sich einer am anderen versündigt. Und wenn er das nicht einzieht und nicht Buße tut, soll auch die Gemeinschaft mit ihm nicht gehalten werden. Da steht in Vers 15, sündigt dein Bruder an dir, dann geh hin, straf ihn zwischen dir und ihm allein. Hört er dich, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er dich nicht, so nimm noch ein oder zwei zu dir, auf das alle Sache bestehe auf zwei oder drei Zeugen Mund. Hört er die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er die Gemeinde nicht, dann halt ihn als einen Heiden und Zöllner. Also dann halte ihn so wie einen unbußfertigen Sünder. Da ist dann gegeben, dass die Gemeinschaft nicht gepflegt werden kann. Aber wo Bußfertigkeit ist, da ist die Gemeinschaft in Christus immer möglich. Oder wie es der Apostel Paulus auch in 2. Thessalonicher 3, Vers 6 schrieb. Es gab ja die unterschiedlichsten Dinge in der Gemeinde Jesu zur damaligen Zeit wie auch heute, wo sich ja verschiedene so eingeschlichen haben, die gar nicht so richtig dazugehören. Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch entzieht von jedem Bruder, der da unordentlich wandelt und nicht nach der Satzung, die er von uns empfangen hat. Denn ihr wisst, wie ihr sollt nachfolgen, denn wir sind nicht unordentlich unter euch gewesen. Also hier wird gesagt, wenn die Ordnung in Jesus Christus durch Bußfertigkeit und Glauben und Glaubenserfahrung mit dem Herrn nicht gewollt wird, dann ist eine Gemeinschaft nicht möglich. Dann trifft das Wort, auf das sie alle eins werden, nicht zu. Aber ansonsten, egal wer ist, alle, die zu Gott kommen wollen und bußfertig sind, die sollen hineingenommen werden in diese wunderbare Glaubensgemeinschaft und Erfahrungsgemeinschaft. Als nun Apostel Petrus seine Erfahrung, er hat genau erzählt, was er so erlebt hat mit dem Tuch, was vom Himmel kam, er sollte essen, hat sich geweigert und dann aber gab er, um es so zu sagen, klein bei und sagt, Herr, das will ich jetzt nun tun, was du sagst. Da standen bereits die Leute vor der Tür und holten ihn ab nach Caesarea. Als er ihnen das alles erzählt hat und diese Glaubenserfahrung, die er dann im Haus des Cornelius gemacht hat, vor dieser Versammelten, wir können ja sagen, das waren die Apostel und die gläubigen Männer zu Jerusalem, der Brüdergemeinde, die dort zusammen war, da konnten sie nicht mehr anders, als ihre Gedanken zu revidieren und sagen, wir haben falsch gedacht. Wenn wir das sehen und hören, dann müssen wir sagen, das tut uns leid, Petrus, dass wir mit dir gezankt haben. Und sie fingen an zu erkennen, dass man jetzt Gott zu loben hat, ihn zu ehren hat, ihn zu preisen hat. Und sie lobten und dankten Gott dafür, für etwas, was sie nicht verstanden haben. Aber durch die Erfahrung, die auch Petrus gemacht hat und die 6 Brüder, die mit ihm da waren, erkannten, dass Gott anders handelt, als wir denken. Und wir wollen immer auf der Seite des Handelnden sein. Sie lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden Buße gegeben. Lob Gottes über jeden Menschen, der Jesus Christus als persönlichen Heiland im Glauben annimmt, auch wenn seine Lebensgewohnheiten noch anders aussehen, als wir denken, dass sie aussehen sollten. Die Lebensgewohnheiten im Hause des Cornelius waren sicher immer noch so, dass sie den Speiseplan der Juden nicht einhielten. Und trotzdem waren es Glaubensbrüder und Schwestern, die da im Hause waren. Auch das können wir daraus lernen. Wir können also mit in das Lob einstimmen und mit Paulus verwundert sagen, er hat ja auch im 11. Kapitel des Römerbriefes, Vers 33, gestaunt und gesagt, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Wie gar unerforschlich sind seine Wege. Das ist die richtige Herzenshaltung, diese Offenheit. Und auch in unserer Zeit, wo wir jetzt hier leben, können wir einfach nur sagen, Herr, du stehst über allem. Du lässt Dinge zu, du machst Dinge, verstehen wir überhaupt nicht. Wir wären lieber kämpferisch, wir möchten das alles loswerden. Aber wir beten dich einfach an, weil wir wissen, dass du deine Gemeinde segnest, zum Segen setzt, auch in einer Umgebung, die sie nicht versteht. In einer Umgebung, wo Dinge ablaufen, die sie nicht nachvollziehen kann, aber du bist und bleibst der Herr. So steht es auch im Psalm 145, die Verse 17 und 18 will ich mal in diesem Zusammenhang lesen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und heilig in allen seinen Werken. Und der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er macht alles richtig. Seine Anweisungen sind gut. Wir sollen darauf eingehen. Um das Wirken Gottes also in Wahrheit und Weisheit zu erfahren, ist vermehrt die tragende Erfahrung im Glauben, in der Nachfolge Jesu unerlässlich. Unerlässlich. Deswegen sagte Petrus auch im Hause des Cornelius, ich mache jetzt eine Erfahrung. Jetzt erfahre ich mit der Wahrheit. Die ist ja so wichtig, dass Gott die Person nicht ansieht. Denn wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Das erfahre ich jetzt. Das ist diese Erfahrung des Glaubens, die wir machen müssen. Und wir sind mit diesen Erfahrungen noch gar nicht fertig. Gott hat immer noch mehr, was er uns zeigen will. Wir kennen vielleicht nur einen Bruchteil, ja? Und er hat noch so viel, was er uns zeigen will, wenn wir uns nur führen lassen und in der Liebe zu ihm und dem Nächsten bleiben. Also nicht nur Glaube, sondern erfahrendes Glaubensleben macht uns fest und gewiss im Wirken für Jesus in dieser Welt. Das möge der Herr uns neu verklären und schenken, denn wir wollen auch Lernende sein, wie die Brüder zu Jerusalem. Soweit zu diesem Abschnitt.